Es ist kein Streit der Menschen, sondern der Götter. Wenn die Geschichte der Erde in eine so kritische Periode wie die jetzige eintritt, dann kommt es so weit, dass die uns leitenden Mythen, Götter und Dämonen, die Archetypen, noch mehr in das Geschehen eingreifen und dass sie für viele fast wahrnehmbar werden. Sie nehmen unmittelbar am Kampfe teil, wie das wohl auch im letzten Kriege mit seinem Widerhall im Kosmos geschehen ist. Deshalb zählen auch nicht die Toten der Sterblichen, denn es sind die Unsterblichen, die den Kampf durch sie führen. Man begeht deshalb einen Irrtum, wenn man solche Geschehnisse von übermenschlichen Proportionen einzig und allein mit den Maßstäben des Menschen, des Tiermenschen untersuchen und erklären will. Die Unsterblichen kommen nicht um, auch wenn man sie tötet. Die Menschen werden dann zu Symbolen, zu Teilen in dem großen Spiel. Wenn man hierbei irdisch-menschliche Werte zugrunde legt, wenn man dieses Phänomen auf die Begriffsebene des Tiermenschen mit seinen Idealen von Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschlichkeit oder Humanismus herabzieht, dann nimmt man an der zeitgemäßen Begriffsverwirrung teil, ohne jemals zu begreifen, worum es sich wirklich handelt und was eigentlich ernstlich auf dem Spiele stand. Und diejenigen, welche wissend sind, machen von der Unwissenheit der anderen lediglich Gebrauch, um ihre transzendenten Ziele zu erreichen, die nicht menschlich, auch nicht humanistisch, sondern mythisch sind. Die mythische SS tötete nicht, um Menschen zu vernichten, vielmehr befanden sich ihre unsterblichen Götter im Kampfe mit anderen Wesenheiten oder Gottheiten. Symbole standen gegen Symbole. In gleicher Weise geschieht es heute. Wenn Juden Palästinenser töten, dann tun sie es für ihren Archetyp, ihren Demiurg oder Golem, wegen des mit ihm geschlossenen Bundes. Sie sind bloß Werkzeuge eines Mythos, den sie nicht verraten könnten. Das sind schwer verständliche Beweggründe und viel zu archaische Worte, die nicht leicht in die Ohren der heutigen Menschen dringen, die von dem Getöse des Maschinenlärms im Kali-Yuga betäubt sind. Es sind jedoch die einzigen, mit denen man in die Tiefen hinabsteigen kann, in denen noch das goldene Band der metaphysischen Offenbarung von den Ursprüngen des Lebens raunt. Der Tanz Shivas. Das Geschehen in der Geschichte ist eine Feuersbrunst, so sagte Novalis. Aber wie immer ist der Hinduismus, der uns eine sichere Weltschau der Dinge bei dem Emanationsprozess oder der Schöpfung in den Kalpas oder dem Atemholen des Weltenschöpfers darbietet. In der hinduistischen Dreieinigkeit ist Brahma der Schöpfer, Vishnu der Erhalter und Shiva der Zerstörer. Sie teilen unter sich ein Wirken von gleicher Bedeutung auf und jeder von ihnen fördert das Werk des anderen. Die ersten beiden herrschen im Pravritti-Marga, also Name und Form, und Shiva, der Zerstörer, im Nivrini-Marga. Beides zusammen bildet den Kreislauf der Offenbarungen des Geistes. Der Weg als derjenige der rechten Hand, Dakshinakara im Sanskrit, bezeichnet wird, ist ganz auf Schöpfung und Bewahrung von Namen und Form ausgerichtet und entspricht der Einführung des rituellen Kultes, der Erfüllung der Normen und Gesetze, der Begründung der Kulturen und Zivilisationen. Ihn führt die Doppelgottheit Brahma-Vishnu an. Der Weg der linken Hand, Vamakara, bezieht sich auf die Zerstörung von Namen und Form und wird von Shiva, dem Zerstörer, beschritten. Heutzutage sieht sich die Welt in dieser Phase, im Zerfall der Zivilisation und am Ende eines astrologischen Zeitalters, vielleicht eines Manvantara. Shiva ist auch der Herr des tantrischen Yoga der linken Hand. Die Siddhas sind seine Jünger. Ohne sein Wirken könnte sich nichts vollenden, die Erde könnte nicht aus ihrer Grobstofflichkeit herauskommen. Gott würde nicht durch den im Mutationssprung gewandelten Menschen ins Bewusstsein treten können. Und deshalb ist Shiva auch die Schlange Luzifers und er ist Abraxas. Und er ist gleichermaßen Jupiter, der das Zepter in seiner linken Hand hält. Nach der Niederlage ist der Weg der Zerstörung, der Weg der linken Hand, der am meisten Vergeistigte, von dem aus man einen sicheren Aspekt findet, der die Rückkehr zum Schöpfer Brahma ermöglicht. Es ist der Pfad der Metamorphose. Der Unterschied zwischen diesen beiden Wegen ist nach der Anschauung der Tantriker mit dem zu vergleichen, der zwischen Milch und Wein besteht. Vama bedeutet links, gleichzeitig aber auch entgegengesetzt. Es hat somit die Bedeutung von Frau. Deshalb muss man den tantrischen Weg, den Weg der Troubadoure und der Minnesänger in Begleitung einer Frau oder von dem Gedanken einer Frau begleitet durchlaufen, wie Parzival rät. Die linke Hand entspricht dem Abweisen und dem Zurückziehen alles dessen, was erhaltend und formbewahrend ist. Hier gibt es zwei Wege, die man befolgen kann. Den asketischen des Laya-Yoga und die tantrischen Praktiken der geheimen Rituale des Panchatattva. Beide gehören dem Yoga-Weg der Auflösung, dem Weg der Zerstörung der Maya an und stehen gleichermaßen unter dem Leitbild Shivas, dem Herrn des Yoga. In der Bhagavad Gita erteilt Krishna dem Arjuna den Ratschlag, den Pflichtweg des Dharma vom Yoga der Auflösung zu erfüllen und ohne Zaudern vor den Toten, die er macht, in den Kampf einzutreten. Denn sie sind bereits tot in mir. Und Schlegel sagt, in der Begeisterung der Zerstörung enthüllt sich der Sinn der göttlichen Schöpfung. Nur allein inmitten des Todes erstrahlt der Sinn des ewigen Lebens. In Indien wurde mir von irgendjemandem einmal ein Buch gegeben. Ein Abendländer hatte es geschrieben. Ich fand darin diese Sätze: Mein Gott, entfessele einen großen Krieg, denn in ihm liegt das Suchen und der ewige Drang, auf einige Geister von den Sternen zu treffen. Und wer weiß, ob nicht der Weg, dem Kriege zu entrinnen, über den großen Krieg führt. Und der russische Maler und Mystiker Nikolaus Röhrich sagte: Es gibt keinen Schrecken, der nicht in eine lichtvolle Auflösung verwandelt werden könnte und dabei eine höhere Kraftanspannung hervorriefe. Die Ursachen der Hinfälligkeit und des Todes sind im Geiste zu sehen, in der Tatsache, dass sich der Geist mit der Natur verbindet als etwas, was über diese herausragt, als eine transzendente Kraft, welche die Endlichkeit und Bedingtheit übersteigt. Dieses negative Phänomen bezeugt nicht die Macht der Natur über den Geist, sondern das Gegenteil. Nach Nuvalis erscheinen erst mit der Niederlage in der Natur die Freiheit und der freie Wille, das heißt mit der gnostischen Schlange Luzifers. Und er sagt, wenn der Mensch sich vergöttlichen will, wenn er wissen will, dann sündigt er. Er tut dies mittels dessen, was man fälschlicherweise Sünde genannt hat.